Yeah. Hör mich im Pferdefell flohen, in keine RTL-Show. Was wir an Schutzgeld sparen, werden wir beide an Schmerzensgeld los. Yeah. Ich verwende den Gürtel, wenn ich den Rapper wirke. Die einzige Frauenbewegung, die ich respektiere, ist Twerke. Yeah. Komm mit Benzin in ein Viertel, yeah. Ich schick die Note kochen. Sie bläst den Russen Hocke bei diesem Muskelprotzen. Ha. Wir sind im Gangbang-Film, yeah. Ich fick ne Rapperin. Okay. Weil ich ihn mit einer Bitch verwechsel, ficke ich diesen Rapperin. No Swag, keine Rolex, keine Arta Closing Hemden. Kill Big Brother, Homie, Nente mit der AK-47. Du weißt genau, ich zerficke die Mütter der Rapper vom Ghetto durch. Denn die Bildjournalistin wollen die Masse manipulieren wie ne Testokur. Rapper wollen in der Disco spielen, denken sie stehen über uns, doch haben keine History. JBG heißt zuschlagen, bis du kapierst, trete als Gewinner ab oder warte, bis du verlierst. JBG 3 ist Party, was den Newcomer Hypes. Geld kommt, Geld geht, doch eine Bruderschaft bleibt. Eine Kugel, sie reicht für dich, Sohn einer Slut. Du kriegst Schrotteile ab, Nutte, all eyes on us. Nutte, all eyes on us. All eyes on us. Und beim nächsten Beef geht der Boss wegen Mord rein in den Knast. Nutte, all eyes on us. All eyes on us. Und der Kreis wird immer kleiner wie bei Fortnite zockern. Ich seh die Konkurrenz, nur noch durch mein Zielfernrohr. Jeder Track ein Todesbrett wie ein Ouija-Board. Wir schleppen Bitches ab, machen den Mansuri Benz oder Viehtransport. Gehen niemals vor, jemand in die Knie bei die G's, das feiern wie ein Bibelchor. Sie wollen uns mundtot machen, hey. Sie fordern den Echo-Verweis. Nackenschellen für Journalisten, dann habt ihr auch mal paar Verbände am Hals, hey. Eure Hetzkampagnen stützen sich auf nichts. Wie euer Knochenmark, denn ihr seid rückgratlose Bitches. Eure Grenzen, sie verschwimmen wie Michael Phelps, wenn er blind wär. Irgendwann rappen wir nichts mehr, irgendwann sprechen wir nichts mehr. Egal, mein Rap bleibt menschenverachtend, aber nicht so menschenverachtend wie die SCS-Staffeln. Wir zwei sind ein Bündnis for life, der Körper klar definiert. Im Gegensatz zu eurem Verständnis von Künstlerfreiheit. Künstlern, die Hexer von der Welt, hier ist für euch Opfer nichts zu holen. Ihr schreibt dich, Rambos bräuchte dringend mal eine Boss-Transformation. JBG 3 ist Party, was den Newcomer Hypes. Geld kommt, Geld geht, doch eine Bruderschaft bleibt. Eine Kugel, sie reicht für dich, Sohn einer Slut. Du kriegst Schrotteile